Die Muggelstory, Folge 16. Zwei alte Männer gehen im Wald spazieren. In einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn überlegen sie sich, wie früher mal wieder einen Weitpinkel-Wettbewerb zu machen. Gesagt, getan, man sucht sich einen ruhigen Platz, zwei Hosen gehen auf und das Rennen ist gestartet. Mist, sagt der eine Mann, ich hab mir auf den Schuh gemacht. Lass gut sein, sagt der andere, du hast gewonnen. Oh, oh, oh, Andreas ist wieder voll in Fahrt. Angrillen sei genau sein Ding, hat er gesagt und sich schon vor dem ersten Nackensteak vier kleine Pilze reingeschraubt. Wenn der Vorort Harald Junke erstmal so richtig loslegt, ist er kaum zu halten. Er soll aber bitte daran denken, dass hier auch Kinder mit am Tisch sitzen, sagt Karl, der selbst gerade wieder mal mit diesem kleinen Nürnberger Würstchen kämpft. Die Dinger fallen aber auch zu gerne durchs Grillrost. Was denn die vegane Tochter auf den Grill schmeißen wolle, will Andreas nun wissen. Da sei ja die Auswahl nicht so groß, oder? Nun ja, sagt Karl, da täuscht dich mal nicht. Wenn ich das richtig sehe, hat sie sich Veggie-Burger selbst gemacht. Hier, schau, Andreas, das sind diese Dinger, die fast wie Frikadellen aussehen. Die bastelt die Tochter irgendwie aus Reis und Kidneybohnen zusammen. Burger aus Kidneybohnen, ist ja lustig, sagt Andreas. Könnte man ja fast als Geocaching-Essen bezeichnen. Wieso, will Karl jetzt wissen und ist gespannt, wie Andreas hier jetzt wieder die Kurve zu seinem Lieblingshobby kriegt. Na, höre mal zu, Karl. Am 3. Mai 2000 vergrub ein gewisser Dave Ulmer einen schwarzen Plastikeimer, in dem er neben CDs, einer Videokassette, einer Dollarnote, einem Buch und ich glaube einer Steinschleuder auch eine Konservendose mit Bohnen reingelegt hat. Anschließend veröffentlichte er die Koordinaten des Verstecks und so war eigentlich das Geocaching geboren. Ja, und die Dose, die nennt man bei uns jetzt auch OCB, Old Can of Beans. Unter dem Code TBGJAA könne sich Karl das Ding sogar auf geocaching.com anschauen. Ja, und noch was, Karl. Du wolltest doch mal mit auf ein Event, oder? Ich glaube, da habe ich genau das Richtige für dich. Am 13. April ist dieses Jahr Gründonnerstag und da soll Karl sich mal so ab 10 Uhr in der Früh beim Dönerimbiss am Rathausplatz einfinden. Da fände ein Dönerstag-Event statt. Das wäre fast schon Tradition, dass sich die Freunde der Tupperdose an dem Tag dort treffen. So, Karl, und jetzt reich mir doch noch mal bitte so ein Bier rüber. Die Luft ist ja viel zu trocken hier. Ob Andreas heute noch den Nachtcache absolvieren kann, so wie er sich das vorgenommen hat, wagt Karl jetzt mal zu bezweifeln. Wenn er die Schlagzahl beibehält, wird Karl ihn wohl mitsamt einem Eimer im Gästezimmer unterbringen müssen. Naja, in diesem Sinne, erstmal Prost, Andreas.